All die deutschen Ideale und die großen Ideen. Nicht mehr existent, alles nicht mehr wahr. Die Stimme des Volkes und alten deutschen Fahnen. Hin und her geweiht und war nicht mehr da.